Der Oktober. Frasteln geht die Zeit spazieren, was vorüber schien beginnt. Chrysanthemen blühen und frieren, frasteln geht die Zeit spazieren und du folgst ihr wie ein Kind. Geh nur weiter, bleib nicht stehen, kehr nicht um, als sei es zu viel. Bis ans Ende musst du gehen, hadre nicht mit den Alleen, ist der Weg dann schuld am Ziel. Geh nicht wie mit fremden Füßen und als hättest du dich verirrt. Willst du nicht die Rosen grüßen, lass den Herbst nicht dafür büßen, dass es Winter werden wird. Blätter tanzen sterbensheiter, ihre letzten Minuets. Folge folgsam dem Begleiter, bleib nicht stehen, geh nur weiter, denn das Jahr ist ein Gesetz. Nebel zaubern in der Lichtung, eine Welt des Ungefährs. Raum wird Traum und Rauch wird Dichtung, folgt der Zeit, sie weiß die Richtung. Sterb und werde, nannte er's.